zünden, Audi und Benz heizen, mit Hammer und Fleckscheibe, Schraubi und Brecheisen, Daule in Heckscheibe, Aussicht gibt's keine, Rauschgift, Ticksteine, bau mich schrittweise auf, knips Feinde aus, Autobahn, Biturbo, V8, Speedmodus, Bubblegum, Amsterdam, rausfahren, Kilos holen, bestiales Zeug, Testware, Gold, 6 Jahre Soll, Festnahme voll, Virgo, Klinikum, Scharschaf holen, ich sitz im 7er, Beamer, Langversion, schleiß mein Partner in die Firma und er führt mich in die Lagerräume. Lagerräume, wo ich dann das Lager räume, 2 Minuten Zeit, bis die scheiß Bullen eintreffen, Blitzaktion, Scharschaf auf, schnell alles einstecken, Beute in Sicherheit, Freunde in Sicherheit, ab jetzt Flex, Rapper 6, heute mit Sicherheit, ob Media Markt Saturn, Juweliere oder Tankstellen, 2 Minuten anstrengen, wir gehen durch die Wand, denn wir kommen mit der Flexscheibe, durchs Beton ins Geschäft steigen, ob Media Markt Saturn, Juweliere oder Tankstellen, 2 Minuten anstrengen, keine Zeit für Angst, denn wir kommen mit der Flexscheibe, durchs Beton ins Geschäft steigen, du kommst mit Tech, Tech, Pack, jetzt ich mit Kilos im Gepäck, mach kein Hack, Mac, Bengel, du gehst Minus im Geschäft, ich hab hier Ansehen, du kannst es mir ansehen, frag den Bankier, ich kann's von der Bank nehmen, was Schutzgeld, wird niemals was abgeben, kurdische Wurzeln, sag, wer will mein Hack nehmen, die Rolex ist echt, es ist Flex, Nase, Schnee,